Laut Meldungen aus Südkorea machte das Institut 18. Mai der Universität Sunnam am 19. Januar das Tagebuch über die Belagerungszustände, das am 28. Mai 1980 angefertigt wurde, der Öffentlichkeit zugänglich. Durch das Tagebuch ist es ans Licht gekommen, dass die Gräueltat, bei der die Hubschrauber der US-Truppen während der Unterdrückung des Volksaufstandes in Gwangju im Mai 1980, die mit aktiver Unterstützung der USA verübt wurde, mit Maschinengewehren die Zivilisten beschossen und dadurch viele von ihnen getötet und verwundet hatten, eine Tatsache ist.